myspace.com/DEEJYKingWes. Schmiede Jungs bringen die kochenden Tracks. Wenn sie Reime verwehen wie ein geflochtenes Netz, stopfen uns fett mit Rap, toppen den Rest. Opfern uns jetzt zurecht für den gesprochenen Text. Haben alle Kosten gedeckt, bin kein Boss im Geschäft. Nur ein Pfosten und Depp, macht Hip-Hop für das Cash. Hoffe echter Schrott und Dreck, der offen verletzt, Posten verlässt und gebrochen verreckt. Koste unserer Zeit vom Herzen, heimische Küche. Ein Konzept aus Versen, nix kleinliche Sprüche. Ein Bombentrack von Erben der stylischen Flüsse. Geh uns nicht mit Perversen, Reime auf die Nüsse. Deine Zeilen, die flüchten, ich fall ans Style in der Stimme. Denn um Musik zu küssen, müsste ich eigentlich singen. Keine peinlichen Dinger, ich schreib und reise geschwind und treibe im Sinn, wie ne Meise im Wind. You forgot where you came from, 'cause all that platinum got you acting like runs. Dum diddy dum diddy diddy dum dum. Dum diddy dum diddy diddy dum dum. You forgot where you came from, 'cause all that platinum got you acting like runs. Dum diddy dum diddy diddy dum dum. Wenn ich wollte, könnte ich anders, doch ich will es nicht. Pass mich nicht an, mach was ich kann und ich grille Miss Rap, ich stille dich, weil es mein Wille ist. Man will dich töten mit Dreck, der wie die Pille ist. Ich pass auf dich auf, lass dich nicht mehr aus meinen Augen. Du kannst mir glauben, keiner kann dich klauen oder rauben. Hab keine Angst, ich bin da jedes Mal, jedes Jahr, jeden Tag. Weil ich dich mag, wenn du klagst wegen Bars. Nämlich Doppelpaar, der mit dem Stoppelbart, der alles für dich opfern würde, wär's noch so hart. Ich drop diesen Part und alle anderen nur für dich. Denn mit dir zusammen zu sein ist wie eine Kuh für mich. Du heilst mich heimlich, du bist nice, nicht peinlich. Ich weiß es wahrscheinlich, weil ich sehe dein. Ich bitte wein nicht und hör zu, alles wird gut. Wir haben das gleiche Blut, nur Mut, hab keine Wut. Ich bin fertig für die Flut.